Krähennest. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und läuft. Also, willkommen zur Vorstandssitzung am 27. Januar 2022 um 20.32 Uhr. Landesvorstand Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen. Wir sind mit... Wie viele sind wir überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5... Mit 6 Leuten von 7 beschlussfähig. Deshalb können wir auch direkt zum ersten Tagesordnungspunkt kommen, der Genehmigung des letzten Protokolls, das Protokoll vom 13. Januar. Ich hoffe, ihr habt es euch angeschaut. Ich habe es mir angeschaut. Und deshalb frage ich jetzt auch mal in die Runde, ob es Gegenstimmen gibt. Nö. Angeschaut und nö. Gut, ich höre sonst auch nichts. Von daher ist das Pad einstimmig angenommen. Vielen Dank. Wir kommen direkt weiter zu unserem Lieblingstagespunkt, den Berichten des Landesvorstandes, angefangen vom Vorsitzenden, dem Wilk. Mein Gott, wir haben ja erst 3 nach. So schnell. Okay, ja, letzte 14 Tage waren gekennzeichnet durch Wahlkampf. Wie die Zeit davor habe ich mich primär ja auch um das Thema Reduzierung der Unterschriften gekümmert, also Vernetzung mit anderen Parteien und thematisiert und diskutiert, was, glaube ich, auch zum Erfolg letztendlich insgesamt geführt hat, also sicherlich nicht durch meine Anwesenheit, aber dadurch, dass halt eben alle kleineren Parteien da wohl auf drauf gedrängt haben, diese Zahl zu reduzieren. Wir hatten nochmal ja auch im Nachgang die Unterschriftensammlung für UUs. Auch da wird sicherlich nochmal Informationen kommen, wie weit wir sind. Sieht aber ganz gut aus. Dann hatten wir, war der Parteitag, genau, der Parteitag war genau nach der letzten Vorstandssitzung, ja, da haben wir ein gutes Wahlprogramm beschlossen, aus meiner Sicht auch mit vielen Alleinstellungsmerkmalen. Wir haben in der Arbeitssitzung dann nochmal über die Ausgestaltung des Wahlkampfs gesprochen, die Aufgaben verteilt und ich habe dann auch in den letzten Tagen schon viele Angebote eingeholt zu Wahlkampfplakaten. Langsam geht es los, dass wir in Wahlkampfmodus umsteigen. Also wo kriegen wir jetzt noch die anderen Wahlplakate her, aus den anderen Landesteilen? Kontakt zu anderen Piratinnen und Piraten aufgenommen, gerade aus dem hessischen Bereich, die uns noch Plakate zur Verfügung stellen. Schon mal angestoßen, die Flyer zu bearbeiten. Vako sagt da gleich nochmal was zu, aber in den Arbeitsgemeinschaften, sowohl im Bereich Bildung als auch im Bereich Pflege, sich auf diese Flyer zu konzentrieren, dass die also innerhalb der nächsten anderthalb Wochen fertig sind. Dann habe ich Bildungskoordinierung gehabt. Wir hatten daraufhin eine PM, die extremst erfolgreich war, also programmatisch gearbeitet. Und da geht es auch um Pandemie, Corona und Schule und Schulpflicht. Das war insgesamt auch ja recht spannend, arbeitsreich und hat Spaß gemacht. Und das war's auch. Ja, danke dir für deinen Bericht und danke für deine Arbeit. Wenn es keine Fragen zu Wild gibt, kommen wir zu Vako. Ja, ich irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe 14 Tage nur Wahlprogramm gemacht. ja, ich war auf dem LPT, da habe ich online teilgenommen und gleichzeitig quasi Antragskommission gemacht. Das war super, dass ich den Padlink hatte zu dem Protokoll. Da konnte ich also zeitnah alle Anträge als angenommen oder abgelehnt markieren. Das ging dann relativ flott. Vielen Dank nochmal an die Protokollantinnen, Isan und wer noch alles mit dabei war. Ja, dann habe ich das Wahlprogramm sortiert und dann hatten wir eine Sitzung in der AGÖA, die ja beauftragt war, sich dann um das Wahlprogramm zu kümmern, das redaktionell zu bearbeiten und zu sortieren. Das war letzte Woche Donnerstag. Danach haben wir alle ordentlich gemacht, getan, lektoriert, sortiert und so weiter und so fort. Und ich kann stolz verkünden, unser Wahlprogramm ist fertig und im Wiki. Da auch nochmal ein großes Danke an den Janis, den Obereichwald, Tatjana und Isan. Wir hatten ein Arbeitstreffen, glaube ich, letztes Wochenende. Ja, dann sagte Wilk, Vorbereitung Flyer. Ich habe die Pads aufgemacht. Die müssten jetzt natürlich noch da zu den Leuten hin, die dann das Programm auch, den Text laut Programm dann auch noch einfügen können. Und ich habe eine Einladung fertig gemacht zu einem dritten Wahlkampftreffen, diesmal in Big Blue Button, weil ich die kleine Präsentation da am Anfang vorstellen möchte. Da kommen wir nachher noch bei Terminen zu. Ja, das war's von meiner Seite. Dann auch danke dir für den Bericht und vor allem danke für die Arbeit. Auch mal großes Danke für die ganze Arbeit mit dem Wahlprogramm. Gibt es Fragen an Vaku? Das scheint nicht der Fall. Damit kommen wir zum politischen Geschäftsführer. Das bin ich. Ja, es steht einiges drin, weil ich auch die letzte Sitzung nicht da war. Ich mache jetzt einfach mal schnell. Also ich habe Wahlunterlagen für die Landtagswahl gemacht. Entsprechend nochmal Kontakt mit unseren Kandidatinnen gehabt, dass wir da alles eingeholt bekommen. Ich war beim Landeswahlleiter, habe das Ganze mal vorgelegt und der meinte, soweit sieht's gut aus. Das, was gefehlt hat, habe ich mittlerweile fertig gemacht und sollte jetzt eigentlich alles korrekt sein. Dann war ich bei den Wahlämtern in Krefeld und Düsseldorf für das Bestätigen der EUs. Bezüglich EUs kann ich bei, ich glaube, Bereich Statistik passt das gut hin, mal kurz einen Breakdown machen, wie der Stand ist. Ansonsten, ich habe die EUs verschickt, die angefragt wurden über unser Formular. Es sind mittlerweile doch einige, also es wird gut genutzt und allgemein die Koordination, wie viele brauchen wir noch, wo ist gerade was und welche Kommune hat gerade wie viele. Ich war bei den ganzen Team-Polge-F-Sitzungen, habe von NRW berichtet und neuerdings nimmt das Krähennest die Aufnahme von der Sitzung, also am Ende ich, aber NRW leitet sozusagen jetzt die Aufnahme. Ich war bei der Arbeitssitzung vom LAFO am Sonntag. Ich war ebenfalls auf dem LPT in Herne, wo der Elder schon nett im Pad noch vermerkt hat, dass ich auch Versammlungsleitung war und am zweiten Tag Protokoll ein bisschen mitgeholfen habe. Ich war bei der AGÖA-Sitzung. Ich war noch bei der kreativen NRW-Sitzung, die ist schon etwas her. Ich habe ganz viel Social-Media-Krams gemacht. Ich habe Facebook verifiziert. Ich habe den Twitch-Stream da mit gemacht. Im Hintergrund natürlich auch noch einiges AGÖA. Ich habe ganz viele Tickets bearbeitet, viel Spam war dabei. Ich hatte Korrespondenz mit der Landeszentrale für politische Bildung fürs Wahl-O-Mat-Ding und mit anderen kleinen Parteien zwecks Unterstützungsunterschriften, die ja jetzt aber abgesenkt wurden. Ich habe ganz oft die LGS besucht, ich habe sie geputzt, ich habe sie dekoriert. Sie hat jetzt wunderschöne neue Sachen. Ich habe das Postfach mehrmals geleert. Ich habe Dokumente erstellt und diese unterschrieben. Das wird jetzt vor allem den NAFO intern interessieren. Ich habe das Wahlprogramm mitlektoriert. Und ich habe eine Kommunalmandate-Liste mit den Kontaktdaten zu all unseren Kommunalmandatsträgern erstellt und bin in Kontakt mit der Bundes-AG Kommunales, damit man da Vernetzung etc. pp. Ja, ansonsten Wahlkampf. Gibt es dazu Fragen? Das ist nicht so. Dann kommen wir zum Schatzmeister, dem Balli. Aber selbstverständlich und einen schönen guten Abend nochmal in die Runde und natürlich auch den Zuschauern auf Twitch. Wusste ich gar nicht, dass wir das heute haben. Okay. Also, das Übliche. Ich habe es eben erst reingeschrieben, weil ich schreibe mir nie alles auf, wo ich bin. Also Schatzmeisterei. Dann hatten wir eine Schatzmeister-Club-Sitzung und dazu auch noch eine Vorbereitungssitzung. Viel Vernetzung unter den LVs zu den Themen, also zu Schatzmeister-Themen und so ein bisschen Wahlkampf mit drin. Das wird, ja, spreche ich mit Vaku noch ab. Sehr viele Sitzungen verfolgt über die Woche, also AG, ÖA, Bund, PolGF, AG-Bildung und so weiter. Ich hatte halt jetzt mal 2 Wochen Urlaub und bin deswegen etwas entspannter. Dann habe ich zusammen mit dem Christian noch UUs gesammelt. Ich habe dann auch einen Stapel Bestätigungen eingeholt. Ich hoffe, da muss ich Fabian noch fragen, ob denn der Stapel auch mittlerweile eingetroffen ist in der LGS. LPT war ich natürlich auch logisch. Und beim Arbeitstreffen auch. Also eigentlich bin ich im Moment keinen Tag ohne irgendeine Sitzung, Treffen, sonst was. Vielen Dank. Fragen könnt ihr natürlich stellen. Jetzt hast du mir mal einen Part genommen, Mann. Ja, aber vielen Dank für deinen Bericht. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, bitte jetzt. Ich kann direkt zu deiner Frage sagen, die Bestätigten aus Bielefeld sind noch nicht in der LGS, aber der ganze Krams aus Ostwestfalen-Lippe ist da. Du hast eine Bielefelder UU in diesem ganzen Stapel übersehen. Gut, egal. Es gibt keine Fragen, deswegen überspringen wir den Daniel, der ist leider heute nicht da, aber gute Besserung, falls du es dir anhörst im Nachhinein. Willkommen zu unseren tollen Beisitzern, angefangen mit Tatjana. Ja, danke schön. Guten Abend. Ich war auch beim LPT in Herne. Ihr kamt bei der Akkreditierung nicht an mir vorbei und habe dann vor allem am zweiten Tag noch ein bisschen im Protokoll unterstützt. Ansonsten war ich auch die meiste Zeit nur hörend, aber da bei der LAFO-Arbeitssitzung Ich war bei der Sitzung zum Wahlprogramm, bei der AGÖA, habe Mitgliederverwaltung gemacht und habe auch mit einem Wahlprogramm gearbeitet. Da auf jeden Fall nochmal riesiges Danke an euch, ihr seid Maschinen. Und ja, das kenne ich. Ich bin so froh. Ja, danke dir für deinen Bericht. Ich glaube, diesen Dank, den kann man aktuell nicht oft genug sagen. Nochmal auch von mir vielen Dank. Gibt's Fragen zu Tatjana? Da springt gerade niemand auf, deshalb entnehme ich das als Nein. Und wir kommen, das Beste kommt zum Schluss. Isan, bitte. Danke dir für deinen Bericht. Gibt es Fragen zu Isan oder jetzt abschließend zu der allgemeinen Arbeit des Landesvorstandes? Das scheint nicht so, da haben wir heute wieder eine schnelle Sitzung. Ja, dann vielen Dank für eure ganzen Berichte. Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Bericht Statistik, Mitglieder und Kontostände. Bali, möchtest du vielleicht was zu den Kontoständen sagen? Ich kann sie aufzählen oder sagen, wenig Veränderungen, aber ich habe diesmal mir noch die Statistik der Mitglieder rausgesucht. 1495 derzeit, davon 546 stimmberechtigt und schwebend sind noch 12. Auch mal interessant. Ansonsten, also allgemein, ich kann es jetzt vorlesen, wir haben zwar noch deutlich über 270.000, 280.000. Ich sage euch mal was zu den, ich habe mir heute auch die ganzen, also ihr möchtet das jetzt nicht vorgelesen haben, davon gehe ich mal aus. Also das frage ich jetzt erstmal. Gut, kein unbedingt. Ich sag mal eins. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei sehr vielen Spendern, die uns zum Jahresende noch bedacht haben, weil ich mir die ganzen Kontoauszüge nämlich durchgeguckt habe. Und da gilt einfach nur 1000 Dank. Dass ich die nicht namentlich nenne, ist logisch. Und ich kann nur aufrufen, ein Wahlkampf ist teuer. Falls ihr noch irgendwo 5 Euro oder 10 Euro findet, spendet sie eurer Partei. Dankeschön. Ja, danke dir für den Bericht zur Statistik. Wichtiger Aufruf. Gibt es dazu erstmal Fragen? Das scheint nicht so. Dann schiebe ich jetzt nochmal schnell bei Statistik kurz was zu den UUs ein. Also wir brauchen dank der Absenkung statt 1000 nur noch 500. Von diesen 500 liegen uns hier in Krefeld aktuell 353 vor. Das sind 70,6%. Davon sind 43 bestätigt und bei den Kommunen zur Bestätigung aktuell 71. Wir haben insgesamt von 69 verschiedenen Kommunen Unterschriften. Und das Ganze müssen wir in einer Klammer plus 66, weil bei der Stadt Bielefeld 66 Unterschriften zur Bestätigung vorliegen. Somit wären mit denen zusammengerechnet 137 bei den Kommunen und 419 insgesamt. Mit denen rechnen wir aber nicht, weil die noch nicht hier in Krefeld sind. So viel zu den Unterstützungsunterschriften und ich sehe eine Wortmeldung von Vago. Ja, ich hatte das mit den U's auch nochmal unten eingetragen. Das lösche ich dann gleich raus. Ich wollte vorschlagen, dass du die die UUs an Gemeinden, wo wir viele haben, ich nehme mal an, da, wo der Christian gesammelt hat, wo wir 20, 30, 50 aus einer Gemeinde, aus einer Stadt haben, dass du die schon mal zum Bestätigen losschickst, weil wenn das viele sind, dauert das etwas länger und wir müssen vielleicht zum Schluss nicht jede einzelne unbestätigte UU zum hinterletzten Kreis schicken, wenn wir die großen Batzen als erstes erledigen. Ja, danke für den Hinweis. Also wie gesagt, ich war heute beim Wahlamt in Düsseldorf, habe da 60 Stück abgegeben und ich habe heute für, ich glaube, 48 Euro nochmal Briefporto gekauft, eben damit ich das tue. Und wir haben mit 4 Gemeinden, ich glaube, insgesamt schon 200 Unterschriften abgedeckt. Das sind Herne, Bochum, Dortmund und Düsseldorf. Allein mit denen haben wir über die Hälfte, glaube ich, schon. Von daher, das schicke ich jetzt die Tage los. Und ja, also wir haben ganz viele mit einer UU. Im Zweifel brauchen wir die hoffentlich nicht. Wir schauen mal, aber wir machen das so, wie du das gesagt hast. Sehr schön. Freut mich, dass das so klappt. Trotzdem muss ich fragen, gibt's Fragen? Achso, ja, ich kann das gleich ins Pad reinpasten unter Statistik oder wo du es haben willst. Ja, die Wiki-Seite habe ich schon verlinkt, nur halt das, was du gerade noch zusätzlich gesagt hast. Ich sehe den Punkt gerade nicht, aber ganz ja, gut, unten. Da unten. Ja, mach halt ich gleich. Ja auch nicht. Gut. Da es aber keine Fragen sonst gibt, sind wir auch mit dem Bericht Statistik durch und wir kommen zu den Terminen. Da haben wir einmal jetzt am Samstag, am 29. Januar, das dritte Wahlkampftreffen im Big Blue Button ab 17 Uhr, meines Wissens nach. Da gehen wir wieder auf Wahlkampf ein und jetzt wird's ja langsam jetzt in die heiße Phase. Das heißt, es wäre gut, wenn ihr alle da seid. Und dann haben wir einmal vom 5. Februar bis zum 7. Februar an den Tagen die Wahlkreisausstellungsversammlungen für mittlerweile, ich glaube, es sind 25 oder 30 Wahlkreise, die wir aufstellen wollen. Ja, genau. Da fehlt noch der Punkt Briefwahlauszählung vom LPT. Das ist am 12. Februar, ich glaube 10 Uhr. Und wird schon eingetragen, die Landtagswahl rückt immer näher, angefangen mit dem Saarland am 27. März, gefolgt von Schleswig-Holstein, ein bisschen später im Mai, darauf eine Woche dann hier in NRW. Das heißt, Wahlkampf. Gibt es noch Termine, die hier eingetragen werden müssen, oder gibt es Fragen zu diesen Terminen? Eine Anmerkung von mir, ich hatte das gerade eingetragen, im Saarland wird gewählt am 27. März. Wenn ihr auf Social Media die Gelegenheit findet, die Saarländer so ein bisschen mit ihren Beiträgen und Posts zu unterstützen, das wäre super. Wichtiger Hinweis, also unsere wahlkämpfenden LVs unterstützen ist gut. Ja, gibt's Fragen? Habe ich schon mal gefragt, deswegen nehme ich das als Nein. Wir kommen zu den Anträgen an den Landesvorstand. Einen Antrag für heute haben wir nicht. Wir haben Umlaufbeschlüsse seit der letzten Vorstandssitzung gehabt. Da hatten wir einmal die 479202 Antrag Werbung für die AGÖA. Der ist von mir. Ich hatte beantragt 100 Euro für die Schaltung von Werbung für Unterstützungsunterschriften. Ist angenommen worden, wobei da jetzt die Frage ist, ob wir die überhaupt verwenden, das ganze Budget, weil wir ja mittlerweile fast durch sind und die 100 Euro komplett da jetzt nicht mehr so viel Sinn machen. Nichtsdestotrotz ist er angenommen und rein theoretisch zur Verwendung da. Ja. Ja, aber wir hatten uns ja im ÖA-Channel schon geeinigt eigentlich. Das macht jetzt eigentlich nicht Sinn. Also 100 Euro ist zwar nicht viel, aber die können wir irgendwo anders ausgeben. Zum Beispiel fürs Porto. Ja. Anmerkung. Bitte. Budgets werden beantragt, sie müssen nicht komplett ausgegeben werden. Ganz einfache Geschichte. Aber dann machen wir ja wahrscheinlich so oder so ein neues Budget, dann fließt das ja, da wieder mit ein zur Wahlwerbung. Ich wollte es nur erwähnt haben, nicht, dass jetzt irgendwie jemand denkt, mein Gott, die haben gerade gesagt, mit den UGs läuft das so gut und jetzt wollen die da auch noch Geld rausschmeißen. Alles gut. Ja, deswegen das so. Das war auch der einzige Umlaufbeschluss seit der letzten Vorstandssitzung, deshalb einmal in die Runde gibt's Fragen. Ich höre nichts, deshalb gehen wir weiter. Aktuelles aus den Kommunen, da steht jetzt bisher nicht. Ich frage mal rum, ob jemand aus seiner Kommune berichten will oder irgendwas Interessantes weiß. Es bleibt bei einer Stille, von daher nehme ich das mal als Nein, es gibt nichts Neues. Deshalb gehen wir weiter im Protokoll. Wahlkampfkoordination Landtagswahl 2022. Da habt ihr die Links zur Übersichtsseite, zu den Direktkandidatinnen. Und jetzt noch neu, das Programm ist fertig. Wir haben ein Wahlprogramm. Das Ganze ist jetzt schön im Wiki verlinkt auf dem Pad. Dann nochmal wirklich auch nochmal Danke an Vako, an Isan, an Tatjana, an das ganze Team. Und Vako hat auch direkt eine Wortmeldung. Du hast das Wort. Ja, ich wollte zum Programm noch sagen, also auf der Website ist das so quasi im Aufbau. Wir wollen es noch ein bisschen schick machen und dann würde ich auch vorschlagen, dass wir einfach mal eine Pressemitteilung dazu rausschicken. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Das ist ja dann Sache von der AGÖA. Können wir ja dann später im Lattenrost besprechen. Das, bitte, Isan. Janis, auch der kriegt einen Daumen hoch. Ja, alle kriegen einen Daumen hoch. Ja, ansonsten, Vako, willst du vielleicht deine Punkte vorlesen? Oder? Da war jetzt nichts mehr, ne? UUs hatten wir jetzt schon drüber gesprochen. Ja, stimmt, okay, gut. Dann, Pat, wie gesagt, jetzt nochmal kurzer Stand über die UUs. Das Plus in Klammern ist, weil die UUs noch nicht mir vorlagen, deswegen erstmal in Klammern, weil wir auch nicht wissen, ob alle durchgehen. Ansonsten sieht's aber recht gut aus. Wir sind bei 70%. Wir sollten das hinbekommen. Aber wir sind noch nicht ganz durch, deswegen trotzdem bitte weitersammeln. Danke. Wir kommen zum Punkt Sonstiges bzw. Wichtiges. Da haben wir bisher nichts drin stehen. Habt ihr irgendwas für den Punkt Sonstiges Wichtiges? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zu wichtigen Links und Hinweisen. Wie immer der Hinweis, bitte tragt eure Infostände in den Infostandkalender, Mitgliederversammlungen und sonstige Veranstaltungen in den entsprechenden Kalender. Das ist für die Versicherung wichtig und auch für uns zur Info. Ansonsten wichtige Listen, Links etc. brauchen wir euch nicht viel zu sagen. Der nächste Termin unserer Vorstandssitzung ist am 10. Februar 2022, wie immer um 20.30 Uhr hier im NRW-Mumble. Wie gesagt, jetzt am Samstag ab 17 Uhr ist aber unser drittes Wahlkampftreffen. Das heißt, es wird uns freuen, wenn ihr auch schon da wieder dabei seid und nicht erst in 2 Wochen. Ich frage nochmal abschließend, ob es Fragen gibt an den Vorstand oder allgemein irgendwas. Ich höre nichts, deswegen schließen wir heute um 20.57 Uhr nach bereits 25 Minuten diese Vorstandssitzung. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank für die Führung. Das Krähennest. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.